So, das alles könnte eigentlich den durch das System Betreuten, also die als Beitragszahler und mit ihren Gebrechen da als Bündel von Abrechnungsziffern und Medikamentenkäufer zählen, einerseits ziemlich wurscht sein, andererseits dann doch nicht. Und damit komme ich noch zu ein paar grundsätzlichen Nachbemerkungen über das, was die Fortschreibung, was diese Reformen an Fortschreibung des Prinzips des Gesundheitswesens offenbaren. So, andererseits können halt die, die da jetzt die eigentlichen Betroffenen der Reformen sind, eben durchaus ein paar Prinzipien des Gesundheitswesens da neu entdecken. Ein entscheidender Grundsatz, mit dem sie es zu tun bekommen, ist ja durchaus die Relativierung des Volksgesundheitsaufwands am wachstumsverträglich Finanzierbaren. Und der Grundsatz zeitigt ganz banale Folgen. Sparen heißt hier mehr Belastung für Sie auf der einen und Einsparen an Diensten und Pflegeleistungen und anderem auf der anderen Seite. Zuerstens hängt noch an jedem Gebrauchswert, an jedem Dienst in Sachen Gesundheit ein geschäftlicher Geldposten, der kostet, und zwar zunehmend Sie. Und umgekehrt ist jede geschäftliche Effektivierung zugleich auch eine Neusortierung der Leistungen, die ja keineswegs einer Überversorgung ein Ende macht, sondern die Versorgung tendenziell begrenzt, und zwar mit eindeutiger Tendenz. Zweitens entwickelt sich nämlich mit den Reformen die Volksgesundheit als ein System staatlicher Zuteilung in eine eindeutige Richtung. Der Staat treibt mit solchen Reformen eine Trennung an der Gesundheit voran. Eine Trennung in einen Teil staatlich definierte medizinische Grundversorgung, die orientiert sich dann erstens an den für unvermeidlich gehaltenen medizinischen Nach- und Vorsorgeaufwand, ansonsten aber an der Finanzmasse, die der Staat für standortpolitisch verantwortlich und im Hinblick darauf dann für sozial passend hält. Der andere Teil der elementaren Lebensvoraussetzung Gesundheit wird zur privat zu bezahlenden und am individuellen Geldbeutel ausgerichteten Warensammlung, also zu einem individuell zu erwerbenden Konsumartikel, der seinen Preis hat. Einen nicht geringen Preis, einen laufend steigenden, der dann auch in Gestalt von Billigausgaben angeboten wird. Aber es ändert ja nichts, sondern ist ein Beitrag dazu, dass Gesundheit damit praktisch in ganzen Abteilungen zu einem Luxus wird, an dem sich die Leute sortieren, nämlich wer ihn sich wie leisten kann und wer nicht. Also leisten solche Reformen einen doppelten Fortschritt. Erstens wird den Massen mit sinkendem Einkommen ein vermehrter Aufwand für ihre elementarste Reproduktionsnotwendigkeit, für die noch vor dem wirklichen Konsum liegende elementare physische Erhaltung als brauchbar lebens- und leistungsfähige Figur aufgenötigt, was Konsumverzicht an anderer Stelle erfordert. Also der Staat sorgt für eine umfassende Umwidmung des Lohns zulasten dessen, was den Lohnbeziehern dann an formell frei verfügbaren Mitteln noch für ihr bisschen Lebensgenuss zur Verfügung steht. Das bringt also insofern sehr schön oder respektive unschön den Begriff des Lohns zur Anschauung. Der ist eben kein Mittel für die Freiheit des Konsums, sondern Mittel für die Reproduktion als Dienstleister am Reichtum und als Volkskörper und ist dadurch beschränkt und darauf festgelegt. Zweitens revidiert der Staat damit die Gleichmacherei, die er seines Erachtens mit seinem Gesundheitswesen viel zu weit getrieben hatte. Das ist zwar flächendeckend allgemeiner medizinischer Fortschritt, aber eben keineswegs gleichbedeutend mit gleichermaßen umfassender Versorgung. Nach dieser Seite hin schreiben also die Reformer eigentlich das Massenexperiment fort, was das Volk nach staatlichem Befinden braucht, was es sich selber leisten muss und kann beziehungsweise nicht kann, und damit auch, was es unter diesen Gegebenheiten wie gut an krankmachenden Lebensumständen aushält beziehungsweise auszuhalten hat. So spiegelt dann auch wieder ein bisschen neu die Gesundheit bis hin zur Lebenserwartung wieder deutlicher die Unterschiede der Einkommenshierarchie, die im unterschiedlichen Verschleiß und in den unterschiedlichen Konsumgewohnheiten und Mitteln ja ohnehin vorliegen. Jetzt bringen auch die dafür, also für die Erhaltung aufgewendeten Gesundheitsleistungen, die Scheidung in oben und unten ein bisschen neu zur Anschauung oder befördern sie. Und in diesem Sinn bringt dann also auch nach dieser Seite das Gesundheitswesen seinen oder überhaupt den Klassencharakter neu zur Anschauung. Insofern kann man dann, wenn man will, wirklich sagen, es hält eben dann doch vermehrt sowas wie Klassenmedizin in diesem unmittelbaren Sinne der Scheidung an den Gesundheitsleistungen, die sich ein Mensch leisten kann und die er mit seinen Beiträgen vom Staat gestiftet kriegt, in System Einzug. Also soweit erstmal, erstmal Schluss. Naja, vielleicht kann er ja noch, also noch ein bisschen Zeit, vielleicht wenigstens dann noch einen kleinen Nachtrag zur Ideologieabteilung machen. Also das, was ich am Anfang schon kurz angedeutet habe. Also erstens zur Kritik an der Pharmaindustrie, die ja durchaus populär ist. Also dieser Einwand, diese Kritik, wenigstens bei Gesundheit könnte sich doch das Profitinteresse mal bremsen. Also immer wenn so Nebenwirkungsskandale ruchbar werden oder auch bei AIDS in der dritten Welt, da entdecken Kritiker, dass Verdienen und Versorgung nicht dasselbe sind und verlangen eigentlich nach mehr Geltung für den Versorgungsstandpunkt. Machen damit im Grunde einen sehr fatalen Fehler, weil sie an der von mir am Anfang im Gesundheitssystem durchaus etablierten Abstraktion, es geht doch um Gesundheit und sonst nichts und das ist doch ein guter Zweck, festhalten. Wollen nicht das weiß, warum dieses, also was ich Abstraktion genannt habe, dieses Gesundheitswesen zur Kenntnis nehmen, also die Prinzipien des Volksgesundheitssystems, wo, sondern nehmen nur die Art der Organisation, wo Verdienst, Gewinn und medizinische Leistung zusammengeschlossen sind und entdecken darin ein Handicap, aber entdecken überhaupt nicht den kapitalistischen Zweck des ganzen Systems. Seine Unterordnung unter die kapitalistische Rechenweise, auch seinem Zweck nach, sondern argumentieren eigentlich als Idealisten einer echt volksverbundenen Gesundheitsversorgung und eines doch eigentlich fälligen staatlichen Interesses an Gesundheit. und handeln sich auch prompt den Einwand ein, aber ohne Pharma-Profit geht es doch nicht. Irgendwo müssen doch die vielen Kosten, die die gehabt haben, auch wieder reinkommen. Und sehen sich außerdem zur Hälfte schon widerlegt, wenn solche Unternehmen mit Sonderrabatten und Billigprodukten für die dritte Welt dann einer Ausnahme oder nicht mal einer Ausnahme, sondern eine Modifikation ihres Geschäftswesens treiben. So dann mit der beschränkten Zahlungsfähigkeit der Drittwelt kalkulieren. Genauso täte ich erstmal den ja immer schon lancierten, vom kritischen Menschen lancierten Vorwurf der Zwei-Klassen-Medizin. Dass Privatpatienten immer besser bedient werden als Kassenpatienten und so weiter, einordnen. Auch der sowohl als Einwand vorkommt, geht von dem Gedanken aus, dass es doch um gleiche gute Gesundheit für alle ginge. Stellt sich also auf den ideellen Standpunkt dieses Gesundheitswesens als allgemeingesellschaftliche Einrichtung und kritisiert deswegen die durchaus jetzt wachsend greifbare, von mir ja charakterisierte, vom Staat auf gewollte Scheidung zwischen Versorgung für oben und Vernachlässigung oder Umorganisation der Gesundheit für unten, und zwar schon wieder vom Standpunkt eines ideellen Staatsauftrags aus, wie wenn der sich an seinem Auftrag Gesundheit vergehen wird. Also solche Kritiken greifen alle zu kurz und wie gesagt, kümmern sich eigentlich um den kapitalistischen Zweck und Gehalt des Gesundheitswesens. Letztlich eben nur in dieser Form, dass sie dem Staat Versäumnisse und falsche Bedienung von Bedürfnissen, von Interessen im Gesundheitswesen vorwerfen, die sie noch nicht mal deswegen einfach bestreiten wollen. Sondern die, wo sie vom Staat verlangen, dass der die doch nützlicher und besser und gesundheitsdienlicher zu korrigieren oder zu kommandieren hätte. Klassen keiner mehr reden, aber bei der Medizin plötzlich fällt es ihnen ein und eben von dem Standpunkt aus, dort dürfte doch dieses gute Gesundheitswesen solche Unterschiede gar nicht machen. Weil Gesundheit ist doch ein guter, für alle gleichermaßen zu garantierender Zweck. Insofern ist es auch ein Dokument, wie, wohin der Klassenbegriff gekommen ist, zur moralischen Invektive in Sachen Staatsaufgaben. Ja gut, wenn ihr sonst nichts mehr fragen oder beitragen wollt, dann ist die nächste Veranstaltung im Juni, kurz nach dem G8-Gipfel, ich glaube am 18. oder so, das wird ja rechtzeitig bekannt gegeben. Und behandelt eben das Thema eben dann Imperialismus. In den beiden späteren Jahresveranstaltungen dann einmal die Lohnfrage heute und ein andermal der Sozialstaat und mit all seinen Abteilungen, also ein paar Grundprinzipien.